Was ist mit dem Lesen? Nichts, Mutter, was soll denn sein? Sag mal, Mann, kommt mir nur so vor oder leitende Glocken? Sie werden ihn begraben, Mutter. Mit mir willst du auch gar kein Ende nehmen. Warum sterbe ich auch gar nicht, Mann? Gottlieb, dein Weib hat uns solche Sachen gesagt. Da sieh mal hier, Gottlieb, da hier, da saß ein Ding, so groß wie ein Fingerhut. Und wo ich meinen Arm gelassen habe, das weiß der König, der Mäuse haben wir nicht abgefressen. Und wenn's gar schlimm käme, viel zu gerne tät ich Feierabend machen. Zum Sterben ließ ich mich ein bisschen lange bitten. Aber dann kommt was. Wenn man sich das auch noch verscherzt, danach hat ist es erst ganz alle. Wer weiß, was kommt, wenn ins Tod ist. Gesehen hat's keiner. Ich sag dir's, Gottlieb, zweifle nicht an dem Einzigsten, was wir armen Menschen haben. Von mir macht doch, was ihr lustig seid. Mich werdet ihr wohl müssen drin lassen. Ja, ich will auch gehen arbeiten. Mal kommen, was will. Hilse, hört auf mit der Exterei. Lasst ihr das Bänkel trinken, mehr Lust habt. Ihr braucht euch keinen Schaden nicht mehr antun, dafür wird gesorgt werden. Ihr sollt doch keinen Tag nicht mehr hungrig schlafen gehen. Der Weber soll wieder Dach über Kopf und ein Hemd auf den Leib kriegen. Wo beim Teufel kommt er her mit Stangen und Äxten? Schlagen wir ihn zwei auf Dietrich ins Buckel. Herr Kriegsche mit der Angst. Er hat eine Tafel rausgehängt. Ihr sollt alle befriedigt werden. Ihr sollt alle befriedigt werden. Kommt mit, Vater Hilse. Wir geben kein Pardon. Mit uns hat auch keinen Erbarmen gehabt. Weder Gott noch Mensch. Jetzt schaffen wir uns selber recht. Brüderle! Ihr seid alle Brüder. Kommt an mein Herz, Brüder. Der Bauer, hol raus hier, Vater Baumert. So siehst du aus, Wilhelm. Gustav, armer Hungerleider. Komm an mein Herz. So kenne ich den Paten Baumert nicht. Lass mich zufrieden. Gustav, also ist es. Glück muss der Mensch haben. Gustav, schmeiß mal ein Auge auf mich. Wie sehe ich aus? Glück muss der Mensch haben. Sehe ich nie aus wie ein Graf? Warte mal, was in dem Bauche steckt. Ein Edelmannsfressen steckt in dem Bauche. Ich will euch was sagen, warum halt ein Fehler gemacht. Zu lang müssen wir. Trinke mal, Gustav. Ich trinke nicht, ich schnapp's nicht. Das war in der alten Welt. Jetzt sind wir in einer anderen Welt. Alle Tage ist nicht, Türm. Ihr hellen Brände, was wollt ihr bei mir? Mit meinem Willen seid ihr nicht hier. Nach Recht und Gerechtigkeit habt ihr hier nichts und nichts zu suchen. Wer nicht mit uns ist, der ist mit uns. Sehr schief gewickelt. Hör mal, aller Ilse, wir sind keine Diebe. Wir haben Hunger, weiter nicht. Wir wollen leben, weiter nicht. Deshalb haben wir einen Strick durchgeschnitten, an dem wir hingen. Und das war ganz recht. Sag du noch ein Wort, aller. Da sitzt das Ding neu, mitten ins Zifferblatt. Gebt ruhig! Lass du den alten Mann. Vater Hilse, also denken wir ihr mal. Ihr tot, ja, so erleben noch einmal anfangen. Hab ich nicht gelebt? 60 und mehr, ja. Das ist egal. Anderscher muss es doch werden. Am nimmermehr starbe. Was wir nicht gutwillig kriegen, das nehmen wir mit Gewalt. Mit Gewalt. Dann lasst euch noch bald begraben, da hier. Die werden doch schon beweisen, wo die Gewalt steckt. War doch Pirsch. Etwa wegen der Soldaten? Wir seien auch Soldat gewesen. Mit ein paar Kompanien werden wir schon fertig werden. Mit dem Maule, das glaube ich. Und wenn auch. Zwei jagt dann aus und Zähne kommen wieder rein. Militär, kommt! Seht euch vor! Wir kommen mit der ganzen Kompanie. Oh, verbucht, ich mach lang. Wer rennt hier von ausreißen? Wer ist das gewesen? Wer tut sich hier fürchten vor ein paar lumpichten Pickelhauben? Ich werde euch kommandieren. Ich bin beim Kommiss gewesen. Mit was wollt ihr denn schießen? Wohl mit der Drahtpflege. Schlappschwanz, Aller! Sollst du an alten Manne so flämsch kommen, du? Lass mich zufrieden. Ich habe ja nichts Böses gesagt. Ach, lass ihn labern. Gott lieb. Vergreif dich nicht. Wird schon bald einsehen, wer heute hier verwirrt ist, ich oder er. Gehst mit uns, Gottlieb? Das wird er wohl bleiben lassen. Alter Johnny, hey, aufhörst. Mit solchen Gebetbügelängsten verliert keine Zeit. Komm, du verplatz. Auf den Platz sollt er kommen. Pate Baumert, kommt er so schnell wie ihr könnt. Der Major spricht zu erleuchten vom Pferde runter. Sie sollen heimgehen, sagt er. Wenn wir nicht schnell machen, haben wir verspielt. Lebt gesund, Vater Hilse. Wir sprechen uns wieder. Das glaube ich wohl schwerlich. 5 Jahre lebe ich nicht mehr. Und eher kommst du nicht wieder raus. Wo denn her, Vater Hilse? Aus dem Zuchthause. Woher denn sonst? Das wäre mir schon lange recht. Da kriegt man wenigstens satt Brot, Vater Hilse. Du stehst denn hier noch rum, Baumert? Das ist es wahr, Gustav. Eine kleine Schleuder euch. Deswegen bin ich aber noch klar genug im Kuppel da hier. Ich wollte ja gerne nie mitmachen. Aber siehe, Gustav, der Mensch muss doch ein einziges Mal einen Augenblick Luft kriegen. Leb gesund, Gustav. Und sollte was vorfallen, da sprichst du ein Gebetel für mich mit. Hörst du?